Nach Einlenken im Streit mit der EU klingt das keineswegs. Im Gegenteil, wir glauben, dass die vorläufigen Schlussfolgerungen der Kommission falsch sind. Sachlich, aber auch in rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Mit diesen Worten äußerte sich jetzt der Internetkonzern Google in einem Blogbeitrag. Der Streit des US-Riesen mit Brüssel schwelt seit Jahren. Im April jedoch war er offen ausgebrochen. Damals hatte die zuständige Wettbewerbskommissarin offiziell Beschwerde gegen Google eingelegt. Ihr Vorwurf, der Internetanbieter manipuliere Suchergebnisse. Das würde zum Beispiel dazu führen, dass eigene Dienste wie Google Shopping auf dem Nutzer angezeigten Seiten günstiger platziert würden als die Konkurrenz, zum Nachteil der Wettbewerber und der Verbraucher. Google selbst sieht das ganz anders und weist jetzt unter anderem auf die Marktmacht der Konkurrenten Amazon und eBay hin, was aus Sicht des Konzerns beweist, dass der Wettbewerb funktioniere. Nun ist in dem Streit also wieder Brüssel an der Reihe.